The Ghost Driver. Und am Mikrofon ist niemand anders als The Ghost Man. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie und euch recht herzlich begrüßen zu dieser 282. Folge dieser Sendereihe. Das war zum Einstand kurz und voll schmackig. Das Balkan Paradise Orchestra mit Let's Go! Gehört Desmond Dekker mit Pygmy Girl und weiter geht's mit einer afrikanischen Rhythmusformation, die auf diversen Blech-, Plastik- und ähnlichen Behältern spielt. Allerdings ist diese Gruppe mir unbekannt. Jo, das habe ich davon, wenn ich irgendwelche Videos abkupfer. Allerdings ist das Folgende mir eher bekannt. The Echo Friendly Punk Ensemble aus Kinshasa im Kongo. Wir bleiben akustisch auf dem afrikanischen Kontinent, genau genommen in Nigeria mit dem Danzaki Oba Kollektiv. Thank you. The Goat Driver. Ja, man, hit me with the tambourine, man. No, man, not on the fierce. Sweet song. Nach The Obsessions mit Boss Pressure und dem eigentlich sehr bekannten Stück Nana von den Pioneers, jetzt Dubmatics mit einem, wie es laut Angabe heißt, BBC-Mix. Ich denke, es ist mal wieder an der Zeit, aus dem Genre der Instrumentalaufnahmen etwas vorzuführen. Natürlich auch hier unter anderem mit der von mir favorisierten elektrischen Orgel. Hören Sie und hört ihr The Soul Brothers mit Shantytown, eine Aufnahme von 1966. Thank you. Nun zu was ganz, ganz anderem, denn da gab es in den 1970er Jahren ein tolles Plakat der Deutschen Bundesbahn, auf dem ein Zug ungehindert durch eine weiße Schneelandschaft raste und darunter: Alle reden vom Wetter, wir nicht. Jetzt geht's um stürmisches Wetter. Is just as bad. Talking about stormy, stormy, stormy Monday. But Tuesday is just as bad. You know that Wednesday's worse. Thursday's all so sad. But the eagle flies on Friday. Saturday's my night to play. If I'm lucky, the eagle flies on Friday. Saturday's my night to play. Sunday I go to church, kneel down and I pray. I say, Lord, Lord, have mercy now. Lord, have mercy on me. Das war Viret mit dem Count Basie Orchestra, eine Aufnahme von 1968 und dem Stormy Monday. Oh, Diese 30-minütige Sendung nähert sich so ganz, ganz langsam dem Ende. Und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich von Ihnen und euch ganz herzlich zu verabschieden und den Hinweis loswerden, dass wir uns in circa 4 Wochen noch einmal wieder hören werden.